Das Internet und die damit verbundenen Rechtsfragen beschäftigen zunehmend auch die Anwälte. Deshalb gibt es auf dem Anwaltstag in Stuttgart dazu viele Fachveranstaltungen, etwa zu Facebook und anderen sozialen Netzwerken. Wem gehören eigentlich die Daten, die man bei Facebook einstellt? Noch gibt es keine höchstrichterlichen Urteile dazu. In den Nutzungsbedingungen steht in der Regel, dass man die Daten dem sozialen Netzwerk überträgt. Rechtsanwalt Markus Beckmann, IT-Fachmann aus Bielefeld, hält solche Klauseln für unwirksam. Es gibt tatsächlich zahlreiche rechtliche Ansatzpunkte, wo man sagen kann, die Nutzungsbedingungen, mit denen die Rechte an den Inhalten übertragen werden, einfach unzulässig sind, beziehungsweise auch gegen datenschutzrechtliche Vorgaben verstößt. Eine andere rechtliche Frage, die sich immer wieder stellt: Wie sieht es aus, wenn jemand ein Bild von mir auf Facebook einstellt, obwohl ich das nicht will? Ohne Ihre Zustimmung dürfen Bilder von Ihnen nicht verbreitet werden. Es gilt das Recht am eigenen Bild. Sie können darüber verfügen. Sie können sich an den Betreiber zum Beispiel an Facebook wenden und sagen, lösch das bitte. Und womöglich haben Sie auch noch Ansprüche gegen die Person, die das halt verbreitet hat. Die wenigsten Nutzer haben sich wahrscheinlich die Mühe gemacht, sich mal die Vertragsbedingungen ganz genau durchzulesen, weil ihnen das zu mühsam ist. Rechtsanwalt Markus Beckmann hält das für einen Fehler. Sein Rat? Man sollte auf jeden Fall mal die Nutzungsbedingungen lesen und gucken, was da drin steht. Ob das alles wirksam ist, ist eine andere Frage. Man soll sich damit auseinandersetzen und ganz, ganz wichtig, sich genau überlegen, was für Inhalte poste ich bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken. Man weiß nie, was damit passiert, ob die Inhalte gelöscht werden können, wenn sie mir irgendwann nicht mehr gefallen. Die klassischen Partyfotos, die Jugendsünden, die gepostet werden, können später halt zum Bumerang werden, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe. Weiteres spannendes Thema auf dem Anwaltstag: das Internet und das Smartphone am Arbeitsplatz. Was ist erlaubt und was nicht? Wenn der Arbeitgeber privates Surfen verboten hat, müssen sich die Arbeitnehmer daran halten. Ansonsten ist die Rechtsprechung sehr arbeitnehmerfreundlich, so Rechtsanwältin Isabel Konrad aus München. Wenn nichts geregelt ist, dann können die Arbeitnehmer davon ausgehen, dass der Arbeitgeber es duldet. Es sei denn, Missbrauchfälle, also Aufruf von irgendwie pornografischen, strafbaren Inhalten, Download von irgendwelchen sicherheitsgefährdenden Sachen. Aber nach der Rechtsprechung ist es in den letzten Jahren unheimlich schwierig geworden für den Arbeitgeber, da sich durchzulavieren. Also die Rechtsprechung ist großzügig geworden für die Arbeitnehmer. Nur darf der Arbeitnehmer es nicht übertreiben. Es gab einen Fall, da hat der Arbeitnehmer nachweislich mehr gesurft, als quasi Zeit geblieben wäre für die tägliche Arbeit. Und da war aber trotz klar, da ging die Kündigung durch. Ein großes Thema auf dem Anwaltstag ist auch der Datenschutz und die damit verbundenen Probleme. Dazu wird es morgen eine Schwerpunktveranstaltung geben. Auch die NSA-Affäre spielt dabei eine Rolle. Die Anwälte sind alarmiert. Sie befürchten, dass das heimliche Abschöpfen von Daten durch Geheimdienste die Bürger verunsichert und sie am Ende das Vertrauen ihrer Mandanten verlieren. Das Vertrauen, dass alles, was zwischen Mandant und Anwalt besprochen wird, auch geheim bleibt.